SWR 2 Hörspiel. Polizeihauptmeisterin Rummler. Tante Gabi. Bitte Kriminaloberkommissar König um Zutritt. Mensch, ich hab gedacht, du bist schon längst im Ruhestand. Ach was, die setzen doch ständig das Renteneintrittsalter hoch. Außerdem gibt's nichts Schöneres als eine Fahrt mit dem Dienstgrad über Land. Ja, du, ich war schon ewig nimmer in Weigersheim. Wie läuft's bei euch? Du, ein Bu hat die Rassekatz von seiner Oma entführt und bei eBay versteigert. Oh Gott. Jetzt gibt's die Internetkriminalität also auch bei uns. Ja. Du, im Moment spinnen alle. Weil die Müller-Else einen Wolf heulen gehört hat. Ich komme bestimmt bald mal wieder vorbei. Beim Adler war am Sonntag Schlachtfest. Du kriegst doch da nichts Gescheites mehr zum Essen. Hier ist ein Presskopf. Bloß für dich. Ins Leben wie Gott in Dauberfranken. Danke, Tante. Kriminaloberkommissar König? Hier ist der Innenminister. Mhm. Oberkommissar, kennen Sie die Weidepark GmbH? Selbstverständlich, Herr Minister. Ja? Dort gibt es, also es gab einen kleinen Unfall. Mhm. Zwei Tote. Der Betriebsleiter erwartet Sie. Die Angelegenheit hat Priorität. Ja? Natürlich, Herr Innenminister. Du, Tante Gabi, vielleicht ist ja an der Geschichte mit dem Wolf doch was dran. Im Weidepark soll es zwei Tote gegeben haben. Hat dir das gerade der Innenminister erzählt? Mhm. Seid ihr befreundet? Wir sind uns noch nie begegnet. Das war unser erstes Telefonat. Du, Weidepark liegt in meinem Revier. Wenn da irgendwas los ist, muss ich zuerst angerufen werden. Sowas nennt sich heutzutage Innenminister. Der kennt ja nicht einmal die Dienstwege. Also ich informiere jetzt schnell die Spurensicherung und fahr hin. Kommst du mit? Natürlich. Du kannst ja auf dem Sozius sitzen. Fleischfabrik. Kriminalhörspiel von Christian Hussel. Mir ist es unbegreiflich. Wir sind das Aushängeschild der Region. Aushängeschild, ja? Wieso beschäftigen Sie dann niemand aus der Gegend? Ist gut jetzt. Für unsere Bauern haben Sie nur Ihren Güllegestank übrig. Also, Herr Wolf, wo befinden sich die beiden Leichen? Im Schichtleiterbüro. Hier. Hauptmeisterin Rummler, schauen Sie sich doch bitte mal im Außenbereich um. Entschuldigen Sie, meine Kollegin, aber der Anblick ist halt nicht jedermanns Sache. Absolut, kein Problem. Aber wundern Sie sich bitte nicht, wenn unsere Mitarbeiter weniger zart beseitet sind. Blut gehört für uns zum Alltag. Und sowas auch? Ja. Kollege Müller, der Linke, war einer unserer erfahrensten Vorarbeiter. An der Umstrukturierung vor 5 Jahren war er maßgeblich beteiligt. Bis dahin waren wir ein Schlachtbetrieb wie viele. Heute sind wir aber der Branche-Primus im Ländle. Und wer ist der andere Tote? Der war an der Produktion beschäftigt. Seinen Namen kenne ich leider nicht. Hat er den Vorarbeiter mit diesem Messer zerstückelt? Vermutlich. Wobei, zerstückelt ist nicht ganz zutreffend. Er hat ihn wohl mit dem Schlachtmesser getötet und war offenbar dabei, ihn fachgerecht auszuweiden. Guck jetzt mal da, die Schnittführung. Halt, nichts anfassen. So, Entschuldigung, aber so etwas bekommt bloß eine Fachkraft hin. Fachkraft? Mhm. Es ist die gleiche Vorgehensweise wie bei Rindern. Essen Sie Rindfleisch? Ich? Ich denke gerade eher an eine Umstellung meines Speiseplans. Ihre Fachkraft wurde durch einen Bauchschuss getötet? Ein Mitarbeiter der Security war aufmerksam geworden. Und als er den Metzger stoppen wollte, wurde er selbst angegriffen. Und musste sich natürlich zur Wehr setzen. Und wo ist der Mann jetzt? Der hat Urlaub genommen. Was? Wie bitte? Sie schicken den Hauptzeugen und Tatbeteiligten in Urlaub? Der Mann hat unverzüglich im Kommissariat zu erscheinen. Sorgen Sie bitte dafür. Wieso trägt Ihre Security eigentlich scharfe Waffen? Wir betreiben einen Schlachtbetrieb und kein Streichelzoo. Manchmal bekommen die Tiere doch einen Koller. Unsere Security wird ausschließlich von Ex-Soldaten gestellt, die verantwortungsbewusst mit ihrer Waffe umzugehen wissen. Und sie auch einsetzen? Ach, entschuldigen Sie mich jetzt, ich muss zurück ins Büro. Falls Sie Fragen zur Sache haben, stehe ich selbstverständlich zur Verfügung. Tag. Grüß Gott. Puh, Jetzt verstehe ich, warum sich die Streifer-Omi draußen die Galle aus dem Leib brüllt. Obacht, Kollege Schmitz. Von so einer erfahrenen Polizistin könnten sich viele Beamte noch eine Scheibe abschneiden. Aber schön, dass die Spurensicherung schon einsatzbereit ist. Gerne. Also, wir fangen mit dem linken Toten an. Wie lautet Ihre Einschätzung? Seine Bauchhöhle wurde augenscheinlich mit diesem Messer geöffnet. Sauberer Schnitt. Keuhexelei, Profiarbeit. Offenbar fehlen innere Organe, zumindest die Leber. Ja, er muss zur Obduktion nach Heidelberg. Ja, der rechte A. Ich will wissen, ob es sich beim Blut in seinem Gesicht um das Blut des linken Opfers handelt. Das kann ich nachher selbst prüfen. Aber schauen Sie, die Halsschlagader des Linken ist geöffnet. Allerdings wurde sie nicht mit dem Messer, sondern vermutlich durch Bisse zertrennt. Danach erst kam der Bauch dran. Wobei einer von der Security den Täter überrascht hat, der auch angegriffen wurde und daraufhin geschossen hat. Das Projektil ist am Rücken wieder austrette. Sehen Sie es irgendwo? Nee. Tja, dann müssen wir wohl danach zoomen. Wir werden das nicht finden. Nicht in diesem Raum. Wo sonst? Das fehlende Projektil, die Lage der Toten, das vergleichsweise wenige Blut. Alles deutet darauf nahe, dass es sich nicht um den Tatort handelt. Sie meinen, jemand hat es für uns inszeniert? Genau. Der Tathergang scheint logisch. Nur der Tatort stimmt nicht damit überein. Und der Schütze wurde in Urlaub geschickt. Also ich nehme den Betriebsleiter nochmal vor und Sie lassen die Leichname abtransportieren. Ganz kurz nochmal, Herr Wolf. Ja, nur zu, Herr Kommissar. Ich will die Geschichte selbst schnell vom Tisch haben. Da kann ich Ihnen leider nichts versprechen, zumal die Leichen extra an einem anderen Ort drapiert wurden. Gute Arbeit. Der Zwischenfall hat sich auf der Personaltoilette ereignet. Aber der Zutritt zum eigentlichen Produktionsbereich ist Nichtbetriebsangehörigen jedoch strengstens untersagt. Fremde Keime können den gesamten Produktionsprozess lahmlegen. Sie behindern damit die Aufklärung eines Gewaltverbrechens. Das könnte für Sie ungemütlich werden. Wir haben die beide Tote in exakt der gleichen Position im Schichtleiterbüro abgelegt, wie wir sie im Toilettenvorraum aufgefunden haben. An der Tat selbst gibt's nichts zu deuten. Doch, Ihr Vorarbeiter wurde nämlich nicht mit dem Messer geschlachtet, er wurde durch Bisse in die Halsschlagader getötet. Lassen Sie mich offen schwätzen. Unser Schlachtbetrieb hat sämtliche Zertifikate, die Sie sich vorstellen können. Inklusive diverser Bio- und Ökosiegel. Wir standen für Nachhaltigkeit und technische Innovation. Wir halten sogar in der Verwaltung und in der Produktion die Frauenquote ein. Und wir sind nicht nur einer der größten Schlachtbetriebe Deutschlands, wir gehören auch zu den potentesten Steuerzahlern im Ländle. Wir können uns keine Negativschlagzeilen erlauben, zumal wir aktuell vor einige Probleme standen. Die da wären? Ich meine, abgesehen von den beiden Toten? Unsere Produktionskapazität ist viel zu hoch, als dass wir die allein mit Material aus dem Inland auslasten können. Wir kaufen daher im Ausland zu, speziell in Osteuropa und Südamerika. Und mit Material meinen Sie Schlachtvieh? Ja, natürlich. Nur gibt es aktuell Engpässe, weil auch diverse Schwellenländer verstärkt zukaufen. Wir mussten vor 2 Wochen auf Kurzarbeit umstellen. Wie viele Arbeiter beschäftigen Sie eigentlich? Im Produktionsbereich etwa 400 Metzgerinnen und Metzger. Dazu kommen gut 200 Leute in der Verwaltung, in der Logistik, als Ein- oder Verkäufer und als Auslieferungspersonal. Die Security stellt ein externer Dienstleister. Ich muss mir trotzdem den Tatort ansehen. Also das kann ich aufgrund des Seuchenschutzes leider nicht gestatten. Außerdem sind wir als strategisch bedeutsames Unternehmen eingestuft. So. Also, dass Sie Bescheid wissen. Ich schalte natürlich die Staatsanwaltschaft ein und ich rate Ihnen dringend, in jeder Hinsicht mit uns zu kooperieren. Große Auswahl, einfach frisch. Fleisch? Weidepark, weil's schmeckt. Erzähl bitte keinem, dass es mich ausgenockt hat, Volker. Ja, du hast halt was für Toms gegessen, das kann jedem mal passieren. Stimmt. Du, ich habe mir übrigens umgehört, was so über den Weidepark erzählt wird. Die beliefern vor allem Lebensmitteldiscounter im In- und Ausland. Die Umsatzzahlen sind fantastisch. Haben sich dort mal Tierschützer umgeschaut? Na, ist aber auch kein Wunder. Die haben sich wie in einer Festung verbarrikadiert. Hohe Mauern, NATO-Draht, Wärmebildkameras, der ganze Schnickschnack. Und da hat sich kein einziger Undercover Fleischer eingeschmuggelt? Weidepark setzt nur ortsfremde Arbeiter ein. Sogenannte hochspezialisierte Metzger. Gemietet von einer Zeitarbeitsfirma. Der Verleiher sitzt übrigens in Greilsheim. Alle anderen Beschäftigten werden von der Personalabteilung selbst eingestellt. Ohne Führungszeugnis und Schweigeverpflichtung läuft nichts. Hast du einmal mit den Arbeitern gesprochen? Ja, kein Rankommen. Die verlassen ja nicht einmal zum Einkaufen das Gelände. Hallo zusammen. Und die Büroheinis düsen in ihren SUVs vorbei. So, ich bring das Analyseergebnis. Ja, und? Der Angreifer hatte sowohl Blut seines Opfers als auch tierisches Blut am Mund. Wow. Leider sorge die Beuteleiche aber gerade für ein neues Problem. Um es positiv zu sehen, Kollege Schmitz, mit jedem gelösten Problem steigen die Aussichten auf Beförderung. Und Probleme kann man nur lösen, wenn sie existieren. Die Karriereleiter ist momentan arg blutverschmiert. Da kann man leicht ins Schlittere geraten. Jungs, weniger Poesie, mehr Fakten. Also, ich habe die Beute Tote von einem Bestatter abholen und zur Rechtsmedizin nach Heidelberg fahren lassen. So lautete die Absprache. Ja, Sie sind noch nie angekommen. Was? Stattdessen hat sich die Verkehrspolizei gemeldet. Schwerer Unfall auf der B292. Den Bestattungswagen hat's aus einer Kurve getragen. Aber bloß der tote Vorarbeiter lag noch drin. Der Fahrer und der Leichnam des Schlachters spurlos verschwunden. Bote stinkt. Ich kümmere mich jetzt um die Zeitarbeitsfirma. Entdernte und Verschollene überlasse ich euch. Okay. Schmitz, mir zwar vorhin zum Unfallort. Der Wagen wurde bereits abtransportiert. Was? So flink sind die sonst nie. Wir fahren trotzdem hin. Tut mir leid. Ich habe noch zwei Eibrüche auf der Warteliste. Guten Tag, die Herren. Sie hatten einen Durchsuchungsbeschluss für die Weidepark GmbH angefordert. Voilà. Allerdings gilt er wegen der Seuchenschutzverordnung nur im Bürokomplex. Sie sind? Paula Perl, die neue Staatsanwältin. Das ist gewissermaßen mein Antrittsbesuch bei Ihnen. Na dann, Frau Staatsanwältin Perl. Ja? Mir zwar vorhin jetzt einmal an einen Unfallort und unterwegs erzähle ich Ihnen, worum es geht. Ich erteile Ihnen Weisungen, nicht Sie mir. Ja, schon klar. Nur so, als Gedankenstütze. Aber gute Zusammenarbeit beweist sich in der Praxis. Herr Innenminister, Sie sehen besorgt aus. Ich bin sogar zutiefst besorgt, Frau Ministerpräsidentin. So? Können wir kurz miteinander reden? Ja, selbstverständlich, Herr Nichtzeit, für Ihre Ängste. Was, kommen Sie was mal gibt's mit. Denn? Was denn? Sieglinde, ja? Es gab einen Zwischenfall in der Weideparkfleischfabrik. Zwei Tote. Sowie ein Unfall, bei dem einer der Toten und der Angestellte eines Bestattungsunternehmens verschwunden sind. Der Weidepark genießt Sonderstatus. Das ist das eigentliche Problem. Der Betriebsleiter findet die ermittelnden Beamten ein wenig zu neugierig. Ja, dann halt sie an der kurzen Leine, Thomas. Dafür habe ich keine offizielle Handhabe. Es handelt sich höchstwahrscheinlich um Tötungsdelikte. In einem solchen Fall muss akribisch ermittelt werden. Man kann dabei so oder so vorgehen. Was sind denn das für Leute? Ein Kleinstädter, der es immerhin zum Oberkommissar gebracht hat und ein neunmal Kluge von der Spurensicherung. Ach, an denen sollte doch so ein erfahrener Hass wie du nicht scheitern. Die Staatsanwaltschaft ist bereits involviert. Und eine betagte Wachtmeisterin klappert das Umfeld ab. Das macht schon vier Beamte. Also gut, ich kümmere mich drum. Da ist noch etwas, Sieglinde. Ja, ich komm gleich, Momentle. Laut Betriebsleiter könnte ein Zusammenhang zwischen den Vorfällen und einer neuen Tierseuche aus Südamerika bestehen. Was? Einzelne damit infizierte Tiere sind offenbar in den Weidepark gelangt. Oh, nein. Ja, und jetzt? Er schlägt vor, den gesamten Produktionsbereich hermetisch abzuriegeln. Um Gottes Willen. So etwas lässt sich doch nicht verbergen. Wie ist denn deine Einschätzung? Ja, ich halte es leider für unumgänglich. Wir stellen das komplette Firmengelände unter Quarantäne und deklarieren das als Katastrophenschutzübung. Oh, das zieht Kreise bis nach Berlin. Und bei uns lauert die Opposition auf jeden Lapsus. Ja, wir können nicht nichts unternehmen. Wenn diese Geschichte außer Kontrolle gerät, rollen unsere Köpfe. Außerdem müssen wir unbedingt Panik unter der Bevölkerung vermeiden. Ja, also gut, ich schwätze mit dem Verteidigungsministerium. Bei Rückfragen zum taktischen Vorgehen verweise ich auf dich. Ich vertraue dir, Thomas. Ja. Rummler. Wie bitte? Mein Name, Polizeihauptmeisterin Rummler. Ah, Ferdini. Möchten Sie sich bei mir bewerben? Polizistinnen fehlen noch in meinem Portfolio. Könnten Sie mich auch zur Metzgerin umschulen? An sich eine zukunftsorientierte Ausrichtung, betrachtet man den weltweit wachsenden Bedarf. Und weshalb kommen Sie wirklich? Sie haben 400 Metzgerinnen und Metzger an den Weidepark vermietet. Ja? Das sind ganz schön viele. Und alles ortsfremde. Mein Konzept lautet Spezialisierung statt Bauchladen. Nebenbei unterstütze ich einen therapeutischen Ansatz. In einer Fleischfabrik. Dann erzählen Sie mir doch was über diese Therapie. Wissen Sie, wie viele Alkoholkranke es in Deutschland gibt? Keine Ahnung. Ja, dann sollten Sie sich mal informieren. In der Regel bekommen die Betroffenen Antidepressiva oder Antipsychotika und liegen als Langzeitarbeitslose den Gesundheits- und Arbeitsämtern auf der Tasche. Mein Bruder hat sich rechtzeitig totgesoffen. Bei uns wäre er besser aufgehoben gewesen. Zusammen mit dem Weidepark ermögliche ich harten Alkoholikern die Reintegration. Und die wie aussieht? Beim genannten Personenkreis beträgt die Rückfallquote nach Entwöhnungskuren nahezu 100%. Wir setzen auf kontrollierten Alkoholkonsum und Vollbeschäftigung. Die Betroffenen werden im Weidepark ausgebildet und eingesetzt. Dadurch erhält ihr Leben wieder einen Sinn und der Steuerzahler wird entlastet. Zumal die EU unser Projekt unterstützt. Können Ihre alkoholkranken Psychos anderen gefährlich werden? Mein Bruder hatte zum Beispiel sehr lockere Fäuste. Das sind Lämmer. Wer jemals durch Aggressivität auffaller ist, wird nicht eingestellt. Wir haben ja Gottlob eine Riesenauswahl. Eins Ihrer Lämmer hat nur gerade seinen Vorarbeiter geschlachtet. Irrtum ausgeschlossen. Dafür ist zu viel Blut geflossen. Betriebsleiter Weidepark, Wolf. Meine Sekretärin sagte, Sie hätten dringend um Rückruf gebeten. Herr Minister. Ohne Umschweife, wie ist die aktuelle Lage bei Ihnen? Bei uns ist die Hölle los, Herr Minister. Eine Meuterei. Nein, was schlimmer. Die Metzger schlachtet alle Angestellte ab. Ruhig durchatmen. Berichten Sie bitte ausführlich. Was soll ich denn da? Herr Minister. Die haben mich gefunden. Aus hier! Hinweg! Lass mich ruhig! Ruhe! Ich hab damit nichts am Telefon! Lass mich! Herr Wolf! Ich erwarte einen klaren Bericht! Wolf? Wir kennen uns übrigens, ja. Kriminaloberkommissar König. Ja, das kann nicht sein, Frau Staatsanwältin. An Sie würde ich mich garantiert erinnern. Denken Sie nach. Ja, sollte ich betrunken gewesen sein, täte es mir wirklich aufrichtig leid. Grünewald-Gymnasium. Ich sage jetzt einfach du. Alle Mädels waren in dich verliebt, ich auch. Ich war 2 Jahre unter dir, graue Maus. Ja gut, aber inzwischen drehen sich garantiert die Männer nach dir um. Oh, nur immer die Falschen. Eine Scheidung reicht mir. Wie heißt du gleich? Paula Perl. Paula Perl. Na klar, Brille und Rattenschwänze. War das schlimm? Schlimm? Das war ein absolutes No-Go. Mir ist dein Name aufgefallen, als ihr den Untersuchungsbeschluss angefordert habt. Und wollte ich selbst sehen, was aus dir geworden ist. Ein tauberfränkischer Oberkommissar. Mhm. Der Eindruck ständig damit nur auf dem Dorf ist. Oh. Staatsanwältin klingt entschieden besser. So, wir sind gleich da. Okay. Das kommt hier aus der Region und das schmeckt mir einfach. Weidepark. Fleisch, das schmeckt. Also, hier beginnt die Bremsspur. Dann ist das Auto von der Fahrbahn abgekommen und gegen diesen Baum geprallt. Und wo ist das Auto jetzt? Keine Ahnung. Richtung Wald führt eine Schleichspur über die Wiese. Warst du bei den Pfadfindern? Die Brillenschlange hat sich die Augen lasern lassen. Komm! Ist ja immer so viel Militär unterwegs. Eigentlich nicht. Im Umland gibt es weder einen Truppenübungsplatz noch eine Garnison. Aber dort hinten kommt... Da liegt was. Ach du Scheiße. Oh Gott. Das ist... Oh, ist das... Ein abgetrennter Arm. Warte mal. Oh nein. Die Litze am Jackenärmel ist beschriftet. Bestattungsinstitut Pech? Ja, das muss der rechte Arm des Leichenwagenfahrers sein. Da drüben liegt der restliche Körper. Ja. Okay, sieht so aus, als wurde ihm die Halsschlagader durchgebissen und danach der Bauch geöffnet. Das gleiche Vorgehen wie in der Fleischfabrik. Ich hätte besser nicht mitkommen sollen. Es gibt immerhin einen kleinen feinen Unterschied. Der Metzger dort hat für den Bauch ein Messer verwendet. Hier sieht es aber eher aus, als hätte jemand nur Hände und Zähne benutzt. Durch die Gegend sollen Wölfe ziehen, habe ich gelesen. Kann das vielleicht so ein Wolf gewesen sein? Nee, also hier ist was Übleres gelaufen. Aber wer hat das gemacht? In meinem Bestattungswagen fuhren ja nur zwei Leichen mit, wovon eine allerdings verschwunden ist. Wir ziehen uns zurück, komm. Du kümmerst dich darum, dass die Leichenteile in die Rechtsmedizin kommen. Ja. Ich hatte heute übrigens einen seltsamen Anruf vom Innenminister persönlich. Aha. Der schien ein spezielles Interesse an der Sache zu haben. Wir machen, was wir in solch einem Fall zu tun haben. Ich kenne eine gute Pathopsychologin. Die fordere ich an, okay? Die erste Kompanie sichert die Ostflanke. Zweite Kompanie die Südseite, dritte Kompanie die Westseite, die vierte Kompanie übernimmt die Nordflanke. Alle Personen innerhalb des Objekts sind Träger eines hochansteckenden tödlichen Virus, das unter keinen Umständen die Grenzen dieser Quarantäneeinrichtung überwinden darf. Die Infizierten sind äußerst aggressiv und virulent, weshalb Ausbruchsversuche unter Einsatz aller Mittel zu vereiteln sind. Ab sofort steht jegliche Kommunikation mit Personen außerhalb des Truppenverbands unter Strafe. Kompanien im Laufschritt, Stellung beziehen! Sieh, dass ich Sie gleich verwisch, Frau Staatsanwältin. Sie sind Aloy? Ja, sicher, Frau Ministerpräsidentin. Schön. Frau Perl, wie gefällt Ihnen Ihre neue Arbeit? Gut. Ich bearbeite im Moment einen äußerst anspruchsvollen Fall. Ah, Sie meinen sicher die Vorkommnisse beim Weidepark, gell? Ja. Ja, deshalb bin ich hier. Ach so. Hm? Ehrlich gesagt ergibt das Ganze noch keinen Sinn. Ja, das kommt selbst bei meiner Arbeit vor. Ich habe mich übrigens informiert. Sie haben einen hervorragenden Studienabschluss vorgelegt. Wahrscheinlich solltet Sie qualifiziertere Aufgabe ausführen. Ich verstehe nicht, Frau Ministerpräsidentin. Sieglinde. Sie können Sieglinde zu mir sagen. Danke, Frau Minister. Sieglinde. Paula, ja? Ja. Also Paula, um es kurz zu machen. Im Weidepark ist es zu einer Revolte gekommen. Wir müssen davon ausgehen, dass die Produktionsarbeiter alle übrigen Beschäftigten mitsamt Security überwältigt haben. Der Betriebsleiter und weitere Personen wurden wahrscheinlich getötet. So schlimm? Ja, das gesamte Ausmaß kenne selbst ich noch gar nicht. Dann benötige ich Verstärkung. Ich habe nur einen Kriminalkommissar, einen Kollegen von der Spurensicherung und eine Polizeimeisterin zur Seite. Ja, also, jetzt hör mal gut zu, bitte. Der Main-Tauber-Kreis ist eins meiner Sorgenkinder. Die Beschäftigungszahlen sind zwar soweit akzeptabel, aber die Einkommensentwicklung hinkt den anderen Kreisen weit hinterher. Speziell im Agrarsektor. Also, eigentlich wirtschaftet nur die Fleischfabrik wirklich rentabel. Land und Kreis sind da Gesellschafter. Ich werde natürlich alles dran setzen, die Vorfälle schnell aufklären zu lassen. Paula, du verstehst offenbar noch nicht ganz. Die Kollegen sind sehr engagiert. Ja, eben. Paula, du bist bei den Ermittlungen weisungsberechtigt. Deshalb wirst du das Engagement der drei und auch dein eigenes auf das Notwendigste beschränken. Aber Sieglinde, Frau Ministerpräsidentin, wir ermitteln hier an Sachen Gewaltverbrechen. Paula, hier geht es nicht um den einen oder anderen Toten. Das ist eine Angelegenheit, deren Dimension du nicht annähernd überschaust. Der gesamte Weideparkkomplex ist unter Quarantäne gestellt. Der Bund ist involviert. Das Militär hat die Kontrolle über das Objekt übernommen. Ihr werdet euch mucksmäuslich still verhalten. Frau Ministerpräsidentin, ich werde... Frau Staatsanwältin Perl, ich habe Ihnen einen freundschaftlichen Rat erteilt. Selbstverständlich verfüge ich auch über ausgezeichnete Kontakte zu Ihrem Dienstherrn, dem Justizminister. Ist das eine Drohung? Ich drohe nicht. Ich handle. Im Interesse von Bund und Land. Also, folgendes Vorgehen. Sie sind offiziell weiter mit dem Fall betraut, verhalten sich aber ruhig. Das Militär hat das Sagen. Es herrscht absolute Nachrichtensperre. Verstanden? Das ist einfach richtig günstig und Qualität stimmt immer. Weidepark. Fleisch, das schmeckt. Jetzt erzähl mal, Bob, was hast denn du rausgefunden? Wir haben den Fahrer des Bestattungswagens keine 100 Meter vom Unfallort entfernt tot aufgefunden. Bei ihm war ebenfalls die Halsschlagader durchgebissen und die Bauchhöhle geöffnet. Außerdem hat man ihm einen Arm ausgerissen und seine Finger waren bis auf die Knochen abgenagt. Pfui Teufel, was ist denn mit dem Täter? Ich bin froh, dass wir dem Monster nicht begegnet sind. Also laut Zeitarbeitsfirma sind alle Arbeiter in der Fleischfabrik alkoholkrank. Muss eine Aussage machen. Können Sie nicht erst einmal anklopfen? Wer sind Sie? Habe bei der Weidepark Security gearbeitet. Die haben mich eingesperrt. Wer? In eine Hütte im Wald. Meine eigene Kollegin. Auf Anordnung des Betriebsleiters und der Chefin. Ich habe mich befreit. Alleine. Haben Sie den Metzger erschossen? Setzen Sie sich. Ja, danke schön. Er wollte die Leber seines Vorarbeiters fressen. Ich habe es ihm verboten. Normalerweise führen die Arbeiter alle Anordnungen aus, aber dieser hat mich attackiert. Ich musste schießen. Die Binde um Ihren Hals? Ja, no. Siehst du, er hat zugebissen. Sie hatten großes Glück. Mittlerweile sind schon zwei Opfer die Halsschlagadern durchgebissen worden. Ich muss immer zu dieses Gegröße sehen. Also, was ist denn da im Weidepark eigentlich los? Die Arbeiter sind völlig verblödet. Die arbeiten in zwei Schichten. Zu je 12 Stunden an 7 Tage die Woche. Kommen nie raus aus der Fabrik. Die haben dort ihre eigene Barackenstadt mit 2 Läden, eine Bar, Apotheke. Aber eigentlich gehen sie bloß arbeiten und kommen hundemüde zurück. Ihren Lohn verwaltet die Verleihfirma. Und wir von der Security passen auf, dass sie sich ruhig verhalten und nur wenig Alkohol trinken. Also ich kann verstehen, wenn die bessere Arbeitsbedingungen wollen. Wissen Sie, was die essen? Na? In der Fabrik werden hauptsächlich Rinder, manchmal auch Schweine und Lämmer geschlachtet. Die Tiere werden vollständig verwertet. Nur die Innereien und das Hirn. Da gibt es kaum Käufer. Das Zeug landet in einem riesigen Kellerverschlag. Nach Schichtende dürfen die Arbeiter dort hinein. Und die essen die Innereien? Die verschlingen sie an Ort und Stelle, roh. Das vergessen sie nie, wenn sie das einmal gesehen haben. Seit 6 Wochen gibt es einen Importstopp für Südamerika. Wir haben nur noch deutsche Tiere. Aber weniger Schlachtvieh bedeutet auch weniger Innereien. Die Metzger hatten Hunger. Erst haben sie den Keller leer gemacht, dann die Container mit den Resten von den Auslandsrindern, die eigentlich schon längst in die Abdeckerei sollten. Aber die Arbeiter, die haben sich plötzlich anders verhalten. Richtig aggressiv. Können wir kurz unterbrechen? Ich wechsle inzwischen mir Ihren Halsverband. Der Alte sieht wirklich schlimm aus. Nee, Tante Gabi, das mache ich schon. Und wann haben Sie jetzt von der Seuche erfahren? Spät. Sehr spät. Das Fleisch soll bedenkenlos sein, aber das Virus, das befällt nur innere Organe und Gehirne. Verstehen Sie? Jetzt entspannen Sie sich einmal. Tief durchatmen. Soll ich Ihren Arzt rufen? Schau dir sein Gesicht an. Halt. Steh bleiben. Steh bleiben. Sie bleiben jetzt stehen. Oh, der zuckt jetzt nimmer. Verdammte Scheiße. Ich kann mir keinen Moment allein lassen. Das Arschloch hat zugebissen. Ich kann's bezahlen. Wir fertigen ein Protokoll an. Ja, die werden mich trotzdem vom Dienst suspendieren. Gerade jetzt. Wahrscheinlich hast du Glück im Unglück. Was? Ja, ich hatte ein Gespräch. Solange mir nichts unternehmen, sind wir geschützt. Dich hat der Innenminister also auch angerufen? Nee, das kam von weiter oben. Ich sag's doch, das stinkt gewaltig. Ach. Die Weideparkfabrik steht unter Quarantäne. Der Bund hat Militär geschickt. Wir halten uns vorerst raus. Mach, was du willst. Mir reicht's. Die verschweigen uns irgendwas. Ich geh da jetzt selber rein. In die Fleischfabrik. Oberkommissar. Volker. Staatsanwältin, hast du mich jetzt gerade geküsst? Entschuldige, meine Tochter ist erst 5 Jahre alt. Die braucht mich noch. Ja, das musst du jetzt mit dir selber ausmachen. Dante, ich melde mich morgen früh. Egal, was passiert. Das kann ich mal leisten, dann kaufe ich das. Fleisch? Weidepark. Weil's schmeckt. Halt! Stehe bleib oder ich schieß! Nicht schießen! Ich bin Kriminal, Oberkommissar! Hände hoch! Keine Bewegung! Einsteigen! So, bitte, da geht's rein. Dankeschön. Ah, guten Morgen. Ich möchte zu Kommissar König. Kriminaloberkommissar König ist im Außeneinsatz. Aha. Ich vertrete ihn. Polizeihauptmeisterin Rummler. Wer sind Sie? Dr. Nebe. Frau Staatsanwältin Perl hat mich angefordert. Ach ja, die Pathologin. Pathopsychologin, bitte. Ihr freundlicher Kollege von der Spurensicherung hat mir bereits einen kurzen Überblick vermittelt. Guten Morgen, Gabi. Morgen. Na, was ist jetzt? Warten wir noch auf die Staatsanwältin? Na, die hat Muffensausen gekriegt. Schade. Sie meinte übrigens, der Kriminaloberkommissar müsste längst vom Außendienst zurück sein. Wie kommt's denn da drauf? Keine Ahnung. Gut, am Anfang stehen also 2 Tote. Ja. Der eine wurde vom anderen durch Biss in die Halsschlagader getötet und ausgeweidet. Richtig. Der zweite wurde von einem dazukommenden Wachmann erschossen. Jawohl. Nachdem der auch gebissen wurde. Ja, und dann gab es einen Unfall. Aha. Dabei wurde erneut jemandem die Halsschlagader durchgebissen. Und eine von der ersten Beuteleiche ist verschwunden. Der Wachmann ist wieder aufgetaucht und wollte eine Aussage machen. Plötzlich war der wie ausgewechselt und hat den Volker angegriffen. Oh, wurde der Oberkommissar verletzt? Zum Glück bloß eine kleine Bisswunden. Der Volker hat ihn erschossen. Sonst wär's wohl übler ausgegangen. Das wusste ich nicht. Es ist gestern Abend passiert. Wo ist Oberkommissar König jetzt? Er wollte zurück zum ersten Tatort, zumal es im Weidepark inzwischen weitere Opfer geben soll. Nach meinen Informationen steht die Fleischfabrik unter Quarantäne. Also wo befinden sich die bisherigen Opfer? Eileiche fehlt. 2 wurde zum Bestatter nach Schmalhofen gebracht. Sind die dort angekommen? Ja, ich frag nach. Herr Oberst, das Subjekt wurde in der Sperrzone aufgegriffen. Ihre Waffe bitte. Ich bin Kriminaloberkommissar. Ich bin zum Tragen einer Dienstwaffe befugt. Ihre Waffe! Ich werde mich beim Innenministerium beschweren. Da. Danke. Soldat, wegtreten. Zu Befehl, Herr Oberst. Können Sie sich ausweisen, Oberkommissar? Das ist mein Dienstausweis. Danke. Jetzt noch das Handy. Auf welcher Rechtsgrundlage? Sie können froh sein, dass Sie noch leben. Das Handy. Danke. Wollen Sie einen Tee? Ich will wissen, was hier gespielt wird. Das interessiert mich selbst. Wie ist Ihr Wissensstand? Ich arbeite an der Aufklärung eines Mordes, der gestern im Weidepark geschehen ist. Ein Mord? Sie untertreiben. Außerdem soll es zu einer Revolte mit weiteren Opfern gekommen sein. Ich muss mir selbst ein Bild verschaffen. Ich kann mich nicht auf widersprüchliche Berichte Dritter verlassen. Mir ist ehrlich gesagt scheißegal, was sich da drin abspielt. Das gesamte Objekt wurde zur Hochsicherheitszone erklärt. Absolutes Sperrgebiet. Sind Sie wirklich so blöd für einen Job, Ihr Leben zu riskieren? Das heißt, ich kann nein. Sie wurden beim unbefugten Betreten eines Sperrgebiets gestellt. Folgende 2 Möglichkeiten. Erstens, Sie kommen in Arrest. Mindestens so lange, bis ich meine Aufgabe vor Ort erfüllt habe. Variante 2, da wir selbst nicht genau wissen, was abläuft, gehen Sie auf eigenen Wunsch als unser Kundschafter hinein. In diesem Fall steht auch Ihren polizeilichen Ermittlungen nichts im Wege. Okay, dann wähle ich Möglichkeit 2. Wenn ich fertig bin, komme ich wieder raus. Ausgeschlossen. Was? Sie kommen frühestens heraus, wenn die Quarantäne aufgehoben ist. Ich wage keine Prognose, wann das sein wird. Ich muss trotzdem nein. Folgendes. Sie erhalten ein Funkgerät, mit dem Sie mir regelmäßig Bericht erstatten. Decken Sie sich mit Tränengas und Proviant ein. Nehmen Sie Schutzweste und Helm. Okay. Hier haben Sie Ihre Dienstwaffe zurück. Danke. Ausweis und Handy bleiben bei mir. Noch Wünsche? Wenn Sie diesen Einsatz heil überstehen, setze ich mich persönlich für Ihre Beförderung ein. Auf den ersten Blick sieht das Ganze nach einem Serienmörder mit ausgeprägt pathologischen Neigungen aus. Ah. Aufgrund der verschiedenen Tatorte und Beteiligten kann es aber kein Einzeltäter sein. Ja. Terrorismus möchte ich ausschließen. Trittbrettfahrer wären möglich. Doch es gibt noch eine Möglichkeit. Was die Tathergänge verbindet, sind Bisse in den Hals. Sie wissen nicht zufällig, wie es Oberkommissar König gerade geht? Worauf wollen Sie hinaus? Ich glaube, also ich denke an Vampire. Was? Ja. Ja, ja. Ich weiß selbst, das klingt absurd. Aber das Vorgehen lässt kaum eine andere Erklärung zu. A beißt B, B beißt C und so weiter. Also, mir lebt, bitteschön, im äußeren 20. Jahrhundert. Wo? Also im 21. Jahrhundert. Außerdem erfolgte die Angriffe tagsüber und nicht nachts. Ein ernstzunehmender Einwand. Okay, ich finde es zwar voll daneben, aber gut. Gibt es irgendetwas, das ich noch nicht weiß? Bitte, überlegen Sie. Die Weideparkmetzger sind allesamt schwer alkoholkrank. Die essen die Innereien und Hirne der Tiere, die sie schlachten, roh. Dann könnten sie sich über die Nahrung mit einem seltenen Erreger infiziert haben. Der Wachmann meinte, die hätten früher alle Anordnungen ohne Murren befolgt. Und dann wurden die hochaggressiv. Mhm. Haben Sie jemals von Solanum gehört? Na. Ja klar, das Zombie-Virus. Solanum konnte nie nachgewiesen werden, aber... Denken Sie an die Quantenphysik, Herr Schmütz. Dort gibt es massenhaft Teilchen, deren Existenz lange Zeit nur angenommen, inzwischen aber nachgewiesen wurde. Zombies? Das ist ja noch abgefahrener als Vampire. Haben Sie eine bessere Erklärung? Einheit 812. Oberst Weise, haben Sie die Situation unter Kontrolle? Selbstverständlich, Herr Innenminister. Ich habe soeben einen Kundschafter ins Objekt entsandt und erwarte Meldungen über die konkrete Situation. Sie haben einen Mann geopfert? Kriminaloberkommissar König ist freiwillig gegangen. König? Na, den hatte ich eigentlich gewarnt. Also gut, hören Sie genau zu. Sie müssen 2 weitere Objektschutzeinheiten mobilisieren. Im Weiler Schmalhofen gibt es ungeklärte Todesfälle rund um das dortige Bestattungsinstitut. Riegeln Sie die Ortschaft in einem Radius von 3 Kilometern ab. Außerdem befindet sich unweit der Bundesstraße 19 ein alleinstehendes Gehöft. Alle Bewohner wurden getötet. Der Täter ist laut Luftaufklärung noch vor Ort. Eliminieren und verbrennen Sie ihn. Versuchen Sie gar nicht erst eine Gefangennahme. Das Vorgehen ist vom Verteidigungsministerium autorisiert. Verbrennen? Ja. Und zerstören Sie unbedingt sein Gehirn. Setzen Sie Scharfschützen und Flammenwerfer ein. Verstanden. Weise, es handelt sich um eine nationale Gefahr. Ja. Eine, mit der wir in der Geschichte der Bundesrepublik nie zuvor konfrontiert waren. Gehen Sie mit Entschiedenheit vor. Ganz klar. Wir haben leider, und das sage ich mit aufrichtigem Bedauern, wir haben leider keine andere Wahl. Das kaufe ich immer, weil es so saftig und zart ist. Fleisch? Weidepark. Weil's schmeckt. Ihr Büro ist ja regelrecht leergefegt. Frau Ferdini? Ja. Was ist denn passiert? Ach, ich nehme Urlaub. Ach so. Und wer bitteschön sind Sie? Perl, Staatsanwaltschaft. Aha. Kommen wir gleich zur Sache? Ich untersuche das Geschehen rund um den Weidepark. Ja. Was geschieht Ihrer Meinung nach dort aktuell? Ich hörte von Problemen bei den Produktionsabläufen. Mhm. Die gehen mich aber nichts an. Die hat der Weidepark selbst zu verantworten. Ich habe mich bei der IHK informiert. Ihre Firma ist über 15 Millionen Euro schwer. In nur 5 Jahren von fast nichts auf diese Summe. Das ist schon beachtlich. Ich habe hart gearbeitet. Sie oder Ihre Alkoholiker? Wir alle zusammen. Übrigens hatte ich vor einem Vierteljahr die Steuerprüfer im Haus. Es gab keinerlei Beanstandungen. Sie verwalten treuhänderisch die Konten der Weideparkmetzger? Ja, ich biete Ihnen ein abgesichertes Leben. Und wissen Sie was? Das sind genauso deutsche Staatsbürger wie Sie und ich, mit den gleichen Rechten und Pflichten. Leute wie Sie haben keine Ahnung von der Realität. Sie reden immer nur alles schlecht. Oberst Weiße, hören Sie mich? Hören Sie deutlich, Oberkommissar. Kommen. Ich befinde mich jetzt im Bürokomplex. Sämtliche Türen sind aufgebrochen. Auf allen Zimmern und Fluren liegen Tote. Wie viele? 100, 120, 150, ich habe keine Ahnung, das sind ein Haufen. Erkennen Sie die Todesursache? Also es gibt anscheinend 2 Gruppen. Die größere davon bilden Angestellte und Security. Wie sind die gestorben? Die Bäuche sind offen. Ja. Und die inneren Organe, die sind weg. Außerdem wurden die Schädel, also in der Fälle das Gehirn. Ja, erzählen Sie weiter. Jede Menge abgetrennte Gliedmaßen. Ja, weiter. Ich stehe jetzt gerade am Fenster des Betriebsleiterbüros. Unten im Hof sind hunderte Männer und Frauen, anscheinend Produktionsarbeiter, von oben bis unten mit Blut beschmiert. Und eine, die kaut an einem abgetrennten Fuß und... Verdammte Scheiße. Die haben mich entdeckt. Die kommen zum Gebäude. Haben Sie Waffen? Nee, aber einige, die haben Knochensägen oder Hackmesser. Sie sprachen von einer 2. Gruppe von Toten. Was ist mit denen? Ich fühle mich nicht gut. Wie sieht die 2. Gruppe aus? Das sind offenbar Metzger gewesen. Die Schädel, die sind zertrümmert. Aber das sind nur ganz wenige. Sie sind schon im Treppenhaus. Werfen Sie Tränengasgranaten. Wie ist die Wirkung? Na, überhaupt keine Wirkung. Jetzt sind sie auf meiner Etage. Nehmen Sie Ihre Handfeuerwaffe. Zielen Sie auf Schläfen oder Augen. Was passiert denn da? Das Gehirn treffen. Was? Was wissen Sie? Was sind das für welche? Mensch, der ganze Flur ist voll. Die drängen in mein Zimmer. Hey, aufhören. Was ist denn da los? Jetzt greifen sie mich ein. Oh mein Gott, oh mein Gott. Hör auf. Oberst. Kommissar König. Ich hatte sie aufgegeben. Die geblickten Zähne. Die sind einfach weitergegangen. Sind Sie verletzt? Die haben mich einfach nur angerührt. Aber. Folgen Sie ihnen. Berichten Sie mir. Ich habe irgendwie so einen Ober Kommissar, was ist los? Schau an, wer kommt denn da? Frau Staatsanwältin. Paula, na endlich. Ich muss mich entschuldigen. Damit es klar ist, wir decken die Schweinerei auf, die da läuft. Entweder Sie ziehen mit oder Sie verschwinden besser. Wo ist Volk, Oberkommissar König? Der sollte doch schon längst hier sein. Er hat sich nicht wieder gemeldet. Aha. Ich habe wahrscheinlich einen Fehler begangen. Ich habe darüber informiert, dass er in den Weidepark will. Raus hier. Das Militär sollte ihn doch heimschicken. Uns wurden ernsthafte Konsequenzen angedroht, wenn wir weiter ermitteln. Das ist nur lang kein Grund, den Volker zu verraten. Ich wollte ihn schützen. Okay. Wie viel Schaden Sie angerichtet haben, wird sich zeigen. Aber sind Sie zurück im Team? Oder wollen Sie unsere Arbeit weiter sabotieren? Na, gebitte, wenn ich Herr nicht Schmitz. Ermittle, ja, dann begehe ich Strafvereidlung im Amt. Ich bin wieder dabei. Trotzdem müssen wir behutsam vorgehen. Ja, ja, immer schön vorsichtig. Was seid ihr bloß für eine Generation? Also, ich war inzwischen noch mal in der Zeitarbeitsfirma. Die Chefin will sich gerade absetzen. Haben Sie die endlich festgenommen? Mir fehlen stichhaltige Beweise, aber ich bleib dran. Ich habe das Bestattungsinstitut angerufen. Ganz Schmalhofer ist Sperrgebiet. Das Militär darf lediglich bei einer nationalen Bedrohungslage im Inland eingesetzt werden. Die Weisung zum Einsatz erteilt die Bundesregierung. Heißt das, wir sind aus dem Rennen? Wir können nichts unternehmen? Ja und nein. Noch so eine Obergescheite. Das Innenministerium hat mich als Gutachterin zum Weidepark bestellt. Ich konnte durchsetzen, zwei Gehilfen mitzubringen. Der militärische Einsatzleiter schickt uns einen Wagen. Geil! Ich kann allerdings nur zwei von Ihnen mitnehmen, nicht alle drei, Herr Schmitz. Okay. Mir loset. Hier sind drei Streichhölzer. Eins ist benutzt. Frau Staatsanwältin? Kuppe. Gabi? Abgebrannt. Tut mir leid. Ihr könnt mich einmal. Die können mich alle einmal. Ich fahr trotzdem hin. Die Sachen sind von da, das gefällt mir. Fleisch? Weidepark. Weil's schmeckt. Halt! Sofort anhalten! Fickt euch, ihr Arschgeigen! Tauberfrank ist mein Revier. Das Militär hat mir überhaupt nichts zum Sagen. Feuer! Frau Dr. Nebe? Ja. Sie wurden mir von meinen Vorgesetzten als Expertin angekündigt. Sind das Ihre beiden Gehilfen? Frau Perl und Herr Schmitz. Perl? Schmitz. Angenehm. Ja. Das durchlöcherte Motorrad am Kontrollposten, wem gehört es? Es gab einen Versuch, den Sicherheitskordon zu durchbrechen. Wo befindet sich die betreffende Person? Das ist nicht Gegenstand dessen, weshalb Sie hier sind. Folgen Sie mir auf den Wachturm. Ich zeige Ihnen, worum es geht. Vorsicht. Ja. Sind die alle? Wie viele sind denn das? Zwischen 350 und 400. Exakt kann ich es nicht sagen. Ist mit Ihnen irgendeine Form von Kommunikation möglich? Nicht, wie Sie vielleicht denken. Na, wie dann? Einen Moment. Erste Kompanie, Gefechtsbereitschaft herstellen. Ja, machen Sie auf sich aufmerksam. Wedeln Sie mit den Armen, rufen Sie irgendwas. Hallo. Lauter und winken. Hey, sehen Sie uns? Wir sind hier, hey, um Ihnen zu helfen. Sehr gut. Erste Kompanie, Waffen sichern. Moment. Wie bitte? Passen Sie auf, was jetzt gleich passiert. Die haben die wollen zu uns. Sie sehen uns als Futter an. Die bilden eine Pyramide an der Mauer. Der Erste ist schon am Stacheldraht. Der reißt ihm Fetzen aus der Haut, aber der klettert einfach weiter. Ja, Gule spüren keine Schmerzen. Das ist doch Oberkommissar König! Volker! Hier sind wir! Paula! Hier! Paula, sei jetzt um Himmels Willen bitte still! Reiz sie nicht! Erste Kompanie! Feuer! Sind sie vom Zinnen? Sie haben Oberkommissar Volker einen Arm und ein Bein abgeschossen! Da! Der klettert trotzdem weiter! Das ist nicht mehr der Mensch, den du kennst, Paula. Flammenwerfer! Feuer! Wir gehen besser wieder nach unten. Wenn die uns nicht mehr sehen und hören, beruhigen sie sich ein wenig. Sie haben soeben Menschen getötet. Sogar einen Kriminaloberkommissar. Er war ein feiner Kerl. Kannten Sie ihn? Wir haben seit gestern Abend nichts mehr von ihm gehört. Wir mussten ihm sein Handy abnehmen. Konnten Sie zulassen, dass er da reingeht? Und die haben ihn nicht sofort getötet? Er ist freiwillig gegangen. Sie haben ihn erst verfolgt, aber plötzlich in Ruhe gelassen. Im Kommissariat hatte ihn der Wachmann gebissen. Ja, die haben gespürt, dass er längst einer von ihnen ist. Auch wenn das jetzt hier niemandem gefällt, wir haben es mit Zombies zu tun. Sie bestätigen die Annahme meiner Vorgesetzten. Damit ist Ihre Aufgabe erfüllt. Sie werden aber dringend gebeten, sich im Innenministerium zu melden. Wir müssen Oberkommissar König wenigstens bestatten. Ich bin für Ihre Sicherheit verantwortlich. Sie fahren augenblicklich zurück. Einsteiger. Eine riesige Auswahl und ist immer frisch. Weidepark. Fleisch, das schmeckt. Also jetzt greifet Sie zu, meine Herren. Herr Innenminister, bitte. Danke. Wir haben eine nationale Katastrophe verhindert und hunderttausende Menschenleben gerettet. Ach, Oberst, bitte, jetzt verzählen Sie einmal. Ja, also wir konnten den Untoten im einzeln stehenden Gehöft mittels Feuer und Schwefelsäure eliminieren. Ach. Im Bestattungsinstitut in Schmalhofen wurden zwei Primärziele identifiziert und ebenfalls liquidiert. Oh. Die übrigen 73 Einwohner wurden in die Quarantäneeinrichtung Weidepark überführt. Schmalhofen wurde final D dekontaminiert. Final, die Körper bestens Respekt. Uns kommt zugute, dass der überwiegende Teil der Bevölkerung die Existenz von Zombies nicht einmal in Erwägung zieht. Ach. Indem wir über die Medien rational nachvollziehbare Erklärungen für die Vorfälle verbreiten, umgehen wir eine allgemeine Hysterie. Ach, wir müssen dennoch eine Endlösung für die Fleischfabrik herbeiführen. Geben Sie mir den entsprechenden Befehl. Ja, unmöglich. Die Insassen haben alle steuerliche Identifikationsnummern. Die können nicht einfach so verschwinden. Jetzt kommen Sie, meine Herren, lange Zeit zu. Ja. Ja. Danke. Bitte. Zombies haben doch permanent Hunger auf Menschenfleisch, richtig? Ja, wobei sie das Fleisch nicht wirklich verdauen. Ich habe da eine Idee. Ich muss das bloß mit dem Bundesinnen- und Verteidigungsministerium absprechen. Ja, machen Sie das. Der Weidepark muss allerdings schnellstens dekontaminiert werden. Die Wiederaufnahme der Produktion genießt jetzt die unbedingte Priorität. Also ich empfehle im Übrigen eine Umbenennung. Nein, besser nicht. Weidepark, das ist eine eingeführte Marke. Ja. Die Menschen verbinden damit hohe Qualität zu günstigen Preisen. Lassen Sie doch das Militär die komplette Umstrukturierung übernehmen. Das hätte gewisse Vorteile. Übrigens hat die Psychopathologin unser Angebot akzeptiert. Wir setzen sie im neuen Weidepark als Betriebspsychologin ein. Bleiben Ihre zwei Gehilfen. Mit der Staatsanwältin habe ich noch ein Hühnle zum Rupfen. Ja, nicht nötig. Sie hat sich über den Austausch von Sputum bei diesem Kommissar infiziert. Ja, ist ja bestens. Aber wir haben noch die Wachtmeisterin. Sie war im Kreisgebiet bekannt und beliebt. Ich schlage Friendly Fire als Todesursache vor. Eigenbeschuss? Ja. Das würde die Streitkräfte diffamieren. Okay. Dann hat sie unerwartet die Uniform abgelegt und der Zivilisation den Rücken gekehrt. Sie lebt jetzt mit einem Pygmäenstamm im zentralafrikanischen Busch. Ja, eine entsprechende Notiz wird in der Tauberzeitung erscheinen. Auf der gestrigen Vollversammlung der Europäischen Kommission für Flüchtlingsfragen wurde Deutschland ausdrücklich für die Aufstockung seines Kontingents an den EU-Außengrenzen gelobt. Die zusätzlichen rund 500 deutschen Grenzschützer sind an besonders sensiblen Strandabschnitten in Griechenland, Italien, Spanien und Bulgarien im Einsatz. Die Anzahl von Flüchtlingen, die über das Schwarze oder das Mittelmeer nach Europa gelangten, ging dadurch innerhalb kürzester Zeit auf fast null zurück. Es folgen Lokalnachrichten. Die zuletzt in wirtschaftliche Schieflage geratene Weidepark-Fleischfabrik konnte als militärischer Eigenbetrieb nach Umstellung auf Geflügelfleischerzeugnisse bereits wieder 75% des ursprünglichen Produktionsvolumens erzielen. Die Ministerpräsidentin lobte das außerordentliche Engagement von Bund, Land und Wirtschaft. Die Gemeinde Schmalhofen, welche infolge mehrerer Blitzeinschläge vollständig niedergebrannt war, wobei sämtliche Einwohner ums Leben kamen, wird durch ein Pionierbataillon wieder aufgebaut und dient zukünftig der Unterbringung von Weideparkarbeitern. Das Innenministerium bedauert den Tod eines Kriminaltechnikers aus Tauberbischofsheim, der sich für den Einsatz als Ausbilder afghanischer Polizeikräfte gemeldet hatte und in Kabul bei einem Sprengstoffanschlag getötet wurde. Hinsichtlich des Wolfes, der im Main-Tauber-Kreis gesichtet wurde, gibt die oberste Naturschutzbehörde Entwarnung. Es handelte sich dabei um einen durchziehenden Rüden, der indes den Pfälzerwald erreicht hat. In Tauberfranken muss niemand Angst vor unbekannten Gefahren haben, so die Ministerpräsidentin. Fleischfabrik. Kriminalhörspiel von Christian Hussel. Es spielten Kriminaloberkommissar Volker König, Andreas Leopold Schad, Staatsanwältin Paula Perl, Caroline Eichhorn, Polizistin Gabi Rummler, Gabriele Kastner, Spusi Schmütz, Markus Michalski, Innenminister Bernd Tauber, Betriebsleiter Klaus Wolf, Bernd Gnann, Ministerpräsidentin Susanne Heidenreich. In weiteren Rollen Attila Georg Borlan, Michael Heinsohn, Andrea Hörnke-Tries, Simon Kubert, Lisa Wildmann, Luise Wunderlich sowie Mitglieder des SWR-Vokalensembles Stuttgart. Ton und Technik Burkhard Pitzer-Landeck und Sabine Klunzinger. Regieassistenz Nicole Paulsen. Regie Steffen Moratz. Produktion Südwestrundfunk 2019. Dramaturgie Uta Maria Heim.